Wir haben ja den Menschen in diesem Koran ein jedes Gleichnis verschiedenartig dargelegt. Doch die meisten Menschen weigern sich und wollen nichts, außer dem Unglauben.